5D. 5D. Übersetzen Sie. Я ищу работу. Ich suche Arbeit. У меня есть опыт работы. Ich habe Berufserfahrung. Пожалуйста, пришлите нам свое резюме. Bitte schicken Sie uns Ihren Lebenslauf. Вы получили мое заявление? Haben Sie meine Bewerbung erhalten? Теперь поставьте предложение во множественное число. Er hat sich beworben. Sie haben sich beworben. Du hast dich mit Sabine Keller unterhalten. Ihr habt euch mit Sabine Keller unterhalten. Ich habe mir die Jacke ausgezogen. Wir haben uns die Jacken ausgezogen. Участвуйте в диалоге, ответьте, используя подсказки на русском языке. In Ihrem Lebenslauf steht, Sie haben 8 Jahre lang bei Siemens gearbeitet. Warum haben Sie dort aufgehört? Мне предложили должность менеджера по персоналу в другой компании. Ich bekam ein Angebot als Personalleiter bei einer anderen Firma. Wir brauchen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Personalleitung. Это именно та должность, которую я ищу. Das ist genau die Position, die ich suche. Gut. Sobald ich eine engere Auswahl getroffen habe, gebe ich Ihnen Bescheid.